Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden Musik von Don Van Fleet und seinen magischen Kollegen. Get your boys real low like that. We're driving and all crazy. Get your brain pain down lower than it could be. Brain pain up higher than it would be. Oh, yeah. You got the answer to the answer. Ah, my only question is girl. Girl, oh. Girl, how old? If I don't find out, girl, you know you're gonna be the bride of me. Well, they say I'm crazy, but I'm my cheek cold. Crazy little thing, crazy little thing. How old, how old, how old? Crazy little thing, you just gone crazy, girl. How'd you get a name like crazy little thing? In the name of the girl you've been all along. How'd you get a walk? How'd you get on the moon so slow and lazy? How'd you get your boys real low like that? Way it drives them in all crazy. Und seine damalige Magic Band live in Kansas City vor etwas mehr als 25 Jahren am 22. Mai 1974. Crazy Little Thing heißt die Nummer. Der Song über die Anziehungskraft einer wohl recht jungen Dame war 1972 auf Captain Beefhearts siebtem Album Clear Spot erschienen. Zwei Jahre später hatten die Mitglieder seiner Magic Band gekündigt und bei vielen Beefheart-Kennern gilt das Jahr 1974 als Jahr des kommerziellen Ausverkaufs seitens des Captains. Mit neuen Managern und zwei in der Tat gepflegt stromlinienförmigen Platten wurde Kurs auf mehr Dollars genommen. Der Plan schlug fehl und außerdem ruinierten die beiden Platten erstmal seinen Ruf als visionären Avantgardisten. Seicht hieß das einheilige Kritikerurteil über die beiden Platten anno 74. Die neue Magic Band bekam auch keine guten Noten. Was sie live ablieferten, war allerdings alles andere als seicht und kraftlos. Es war bloß viel leichter verständlich als all das, was die alte Magic Band gemacht hatte. Human bark and beauty, let's hide for beauty. Bow your eyes and heads to the duty of the dead. Suck the ground. Breathe life into the dead dinosaurs. Let the past demons rip their heads and belch fire into the air of now. We'll pray and we'll drop dead into yesterday. Must the breathing pay for those who breathe in and don't breathe out? There'd be no gain, brother, if no one would play. As for your games, count me and all I can see. Breathe in and out, hungry today and eat hearty tomorrow. Or eat away and be eaten someday. Shall grow where oil shall flow. No seed shall sow in salt water. If the dinosaur cries with blood in his eyes, it eats our babies for our lies. Belch fire into our skies. Maybe I'll die, but he'll be rumbling through your petrified forest. Captain Beefheart and the Magic Band 1971 mit einem Track vom Album Lick My Jackals Off Baby. Petrified Forest heißt das Stück, versteinerter Wald. Der Läufer, auf dem wir gehen, nutzt dich ab, heißt es in dem Lied. Bald ist er durch und wir stürzen tot ins Gestern. Müssen die Atmenden zahlen für jene, die einatmen und nicht ausatmen? Die Sorge um die bedrohte Umwelt spricht aus etlichen Beefheart-Texten. Die Bilder und Assoziationen in seinen Texten folgen einer eigenen Logik. Leicht zu entziffern finde ich sie nicht. Die Musik von Petrified Forest und vieler anderer Beefheart-Stücke klingt zwar überhaupt nicht nach akademischen Etüden, aber leicht zu konsumieren ist sie auch nicht. Die Musik von Petrified Forest und vieler anderer Beefheart-Nummern geht auf Tonskizzen zurück, die Don Van Fleet alias Captain Beefheart zu Hause auf dem Klavier improvisiert hat. Die Kassettenmitschnitte der Skizzen reichte er einem Musiker der Magic Band, der sie dann in stundenlanger Mühsal abhörte und aufschrieb. Immer wieder brauchte es dann Monate täglicher Arbeit, die Instrumentalparts einzeln und als Band spielen zu lernen. Der Beitrag von Beefheart's sogenannten Begleitmusikern ist kaum überzubewerten. Allein die Notation der Klavierdemos ist eine unglaubliche Leistung. Denn Beefheart's Einfälle am Klavier waren nicht von irgendeiner traditionellen Musiklehre geprägt worden. Seine Tonfolgen und Rhythmuswechsel sind nie vorhersehbar. Hinzu kommt, dass manche Dinge, die auf dem Klavier einfach zu greifen sind, auf einer Gitarre fast unspielbar sind. Die Musik von Petrified Forest basiert, wie gesagt, auf einem Klavierdemo von Captain Beefheart. Transkribiert wurde es vom damaligen Gitarristen der Magic Band, Bill Harkley Road, alias Zoothorn Rollo. I'll let a train be my feet if it's too far to walk to you. If a train don't go there, I'll get a jet or a bus. 'Cause I'm gonna find you. You're gonna see my shadow soon around you. In my head is my only house unless it rains. I've walked the meadow plains while the desert's on my eyes until I find you. won't sleep until I find you. I won't eat until I find you. My heart won't beat until I wrap my arms around you. I can wrap them around you. You can make my sad song happy in a bad world good. I can feel you out there moving. You're mine, I know I'll find you. In my head is my only house until I found you. I hate to hear other people hear me sing this song. I do follow this song, I love you. That's where I'll find you. In my head is my only house unless it rains. Apesma, Apesma, your cage is too dirty, Apesma. Remember when you were young, Apesma, and you used to break out of your cage? Well, you know that you're not strong enough to do that anymore now. And Apesma, the little girl that named you years ago has died now. And you're older, Apesma. Remember when she named you and it was in the paper, Apesma? Apesma, Apesma, you're eating too much and going to the bathroom too much. Apesma. And Apesma, your cage isn't getting any bigger, Apesma. Apesma heißt dieses Gedicht von Don Van Fleet alias Captain Beefheart. In einem Beefheart-Artikel von Daniel Gottschalk und Udo Pasterni wurde Apesma als Affenmama übersetzt. Affenmama, dein Käfig ist zu dreckig, Affenmama. Erinnerst du dich an die Jugend und wie du immer aus dem Käfig ausbrachst? Klar, du weißt, dass du nicht stark genug bist, um das jetzt nochmal zu machen. Und Affenmama, das kleine Mädchen, das dir vor Jahren einen Namen gab, ist jetzt tot. Und du bist älter, Affenmama. Weißt du noch, als sie dich taufte und es in der Zeitung stand? Du isst zu viel und gehst viel zu oft aufs Klo. Affenmama und Affenmama, dein Käfig wird auch nicht größer. Apesma, ein Gedicht von Don Van Fleet bzw. Captain Beefheart. Veröffentlicht wurde das Stück 1978 auf dem Album Shiny Beast Bad Chain Puller. Es war allen Umweltschutzorganisationen der Welt gewidmet. Vor Apesma gab es ein für Beefheart-Verhältnisse relativ harmonisch klingendes Liebeslied. My head is my only house, until it rains, heißt es. Mein Kopf ist mein einziges Haus, es sei denn, es regnet. Das Lied ist eine schöne Variation über das Motiv Frau als Lebensretterin und Sinnstifterin. Meine Arme sind nur zwei Dinge, die im Weg sind, bis ich dich umarmen kann. Darling, oh, that's why you do me wrong. nobody walking, you know. In my home, you know. In my home, you know. Und seine Magic Band geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das waren gerade zwei Live-Aufnahmen des Captains aus den Jahren 1966 und 68. Gerade eben die Nummer heißt Electricity und sie wurde beim Midem Musikfestival in Cannes mitgeschnitten 1968. Die erste Nummer dieser Trilogie kam von einem Auftritt der Magic Band plus Captain anno 1966 in San Francisco. Somebody in My Home heißt das Stück. Somebody Knocking at My Door sind die ersten Worte der alten Blues-Nummer, die danach zu hören war. Moaning at Midnight von Chester Burnett alias Howlin' Wolf. Nicht nur textlich sind da in dem Beefheart-Blues einige Reminiszenzen an Moaning at Midnight zu hören. Der Grundriff ist fast der gleiche und Captain Beefheart konnte auch seiner Stimme ganz plötzlich für ein paar Worte oder Zeilen eine ganz besondere schneidende Schärfe geben, wie Howlin' Wolf. Don Van Fleet alias Captain Beefheart hat nur selten von Musikern geredet, die ihn beeinflusst haben. Aber dass Blues eine der Wurzeln seiner Musik ist, ist unüberhörbar. Brown thing looking at me ain't got no eyes. How could that motherfucker possibly see? Ooh, baby, baby, I'm gonna be afraid it's gonna touch me. Well, I know it's broken. Down and get the plunger right after me. I'll let you know a little secret, baby. I'm getting tired of all this peace. Plunger. Mother Goose. Ooh, my head's in the news. Das dürfte die älteste veröffentlichte Aufnahme von Don Van Fleet sein. Damals hieß er noch nicht Captain Beefheart. 1958 oder 59 entstand diese Aufnahme. Er war damals 17 oder 18 Jahre alt. Zuerst parodiert er da den Stil früher Blues-Sängerin und im zweiten Teil gab es dann ein paar Vorechos seines späteren Vokalstils. Den Text improvisierte Don Fleet einfach on the spot. Wie gesagt, 1958 oder 59 entstand diese Aufnahme. Lost in a Whirlpool heißt die Nummer. Die Aufnahme fand in einem leeren Klassenzimmer im kalifornischen Lancaster statt. Neben Don Van Fleet waren bei der Nummer Bobby Zappa an der Rhythmusgitarre zu hören und Frank Zappa an der Sologitarre. Zappa hatte erst ein halbes Jahr vorher angefangen, Gitarre zu spielen. Veröffentlicht ist diese Rarität auf dem Zappa-Album The Lost Episode. Von derselben Platte kommt auch das nächste Stück. Es ist das Jahr 1962 oder 63. Zappa ist 22 oder 23, Don Fleet ein Jahr jünger und in England wurden gerade die Beatles bekannt. This album is not available to the public. Even if it were, you wouldn't want to listen to it. Frank Zappa, Gitarre, Captain Beefheart, unter anderem mit einer überzeugenden Darstellung eines aufgeregten Schweines, Vic Mortensen, Drums, er wurde später Gründungsmitglied der ersten Magic Band, und ein Bassist namens Junji. Tiger Roach heißt die Nummer, aufgenommen 1962 oder 63 im wohl ersten eigenen Tonstudio von Frank Zappa. Zappa und Don Fleet hatten sich in der zweiten Hälfte der 50er Jahre an einer High School in Lancaster, Kalifornien kennengelernt. Lancaster ist eine kleine Stadt nördlich von Los Angeles. Don Fleet hatte eine große Sammlung Rhythm and Blues Platten, also gab es bei den Fleets oft ausgedehnte Hörsessions. Zappa war ein Fan dieser Musik und der spätere Magic Band Gründer Alex Snaufer gehörte auch zu diesem Fankreis. And his Magic Band Anfang 1966 mit einem Song über die Zauberkräfte eines Mannes. Eine Selbstanpreisung à la Hoochie Coochie Man von Muddy Waters, aber mit Bluesklängen, die schon einen unverwechselbaren Magic Band Touch hatten. Obie Man heißt die Nummer, ein Demo aus dem Jahr 1966, das erst in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Wie etliche andere rare Aufnahmen in dieser Sendung kommt dieser Track von einer Sammlung mit 5 CDs von Beefheart und Co. Alles unveröffentlichte Aufnahmen aus den Jahren 1965 bis 82. Mal live, mal im Studio, mal Probenmitschnitte. Grow Fins heißt die Sammlung. Sie erschien vor kurzem auf dem kleinen Revenant-Label. Obie-Man war ein Demo aus dem Jahr 1966. Im gleichen Jahr nahmen Beefheart und Magic Band ihre ersten Singles auf. Die Option auf eine LP-Produktion lehnte die Plattenfirma jedoch ab. Ein erstes Album erschien dann 1967 bei einer anderen Firma. Ry Cooder war damals kurz Mitglied der Band. Und Album Nummer 2 erschien dann 1968 bei Label Nummer 3. Strictly Personal heißt die Platte und daraus jetzt der Song Beetle Bones and Smoking Stones. Beetle bones and smoking stones, the dry sand fall, the strawberry mouth, strawberry moth, strawberry caterpillar. strawberry butterfly, strawberry fields, long winged eels slither, long heels of today's children, strawberry fields forever. Young roosters, old grass roosters, 22-year raised in a chilly, cool, hybrid farmhouse. Tractors are calling, people are crawling, trees in a row, driving a coach, I approach. Red, blue, yellow sunset. I've said, and you've said, and I've loved, and you've loved, and I've seen, and you've seen. Shark man is just made his heart and crumbled. Dark, a day. Porcelain children see through white lights. So cracker bats, Cheshire cats named. A dark, a light, a dark. A day. Blue veins to gray felt tomorrow's. Sailboat, yellow feathered kite, blowing infrapound, swaying in circles. Red, blue, yellow sunset. I've said, and you've said, and I've loved, and you've loved. Feels forever. Captain Beefheart and his Magic Band 1968 mit einem Track vom zweiten Beefheart-Album Strictly Personal, Beetle Bones and Smoking Stones. 1968 tourten Beefheart und Co. durch Europa, vor allem in England erspielten sie sich eine Fanbasis und der zu Recht legendäre britische Radio-DJ John Peel spielte die Musik im Radio und übertrug seine Begeisterung auf nicht wenige Hörer. Allerdings blieb von den Einnahmen aus der Tour für die Band nichts übrig. Die Magic Band erlebte zu dieser Zeit einen Generationenwechsel. Die ersten Formationen bestanden aus mehr oder weniger gleichaltrigen Leuten. Zu Beginn wurden Coverversionen diverser Rhythm and Blues Songs gespielt, etwa um 1964, danach die ersten Demos und Platten. Laut Aussagen von Mitgliedern dieser ersten Magic Bands waren die Eigenkompositionen des ersten Albums Resultat von gemeinsamen kreativen Prozessen. Zu Beginn der Band scheint Don Van Fleet von dem einen oder anderen Bandkollegen nicht als in Anführungsstrichen richtiger Musiker akzeptiert worden zu sein. Als dann Ende 1968 neue und jüngere Musiker zur Band hinzukamen, scheint Beefheart den Spieß umgedreht zu haben. Er wird zum Beispiel mit den Worten zitiert, er würde ihnen seine Musik schon beibringen. Allerdings fiel diese Aufgabe anfangs dem Schlagzeuger John French zu, später dem Gitarristen Bill Harkley Road. French saß zum Beispiel Stunden am Klavier, um die Klavierskizzen des Captains zu transkribieren, ganz zu schweigen davon, dass die Band das erstmal noch spielen lernen musste. Gary Marker, ehemals Bassist von Ry Cooder und Taj Mahals Rising Suns, hat bei ein paar Tracks vom 69er Album Trout Mask Replica Bass gespielt. Er vergleicht Beefheart's kreativen Input mit dem eines Architekten, aber viele Nägel hätte er nicht eingehämmert. Here she come walking, looking like a zoo. Hiella guru. She know all the colors that nature do. Hiella guru.